Na, das war, dann haben wir ja doch hier ein nettes Gespräch noch geführt. Also wenn ich mir das mal so recht überlege, ist das ja nicht so unpraktisch, so ein Handy. Ja, je nachdem. Alter, hat ja nur irgendwie jeder zweier. Stimmt, wieso denn zweier? Naja, ein privates, damit man... Dass er nicht immer angerufen wird und die zum Angerufen werden. Aha, und wieso heute? Ja, weil es eine relativ junge Erscheinung ist. Achso, wie lange gibt's denn Handys überhaupt schon? Ungefähr... Also definitiv nicht länger als... 12 Jahre. Ah, warum denn? Vor 10 Jahren hatte jeder, der ein Handy in der Hand hatte, mit dem Handy telefoniert hat, hatte eine Komplettmacke, war super angeber. Stimmt. Ach so. Und so Armleuchterfraktionen. Das waren dann... Zu viel Geld. Weißt du? Zu viel Geld und keine Schmack. Verstehe. Und dann in der Kneipe rumbrüllen. Na, da hätte ich mir auch kein Handy gekauft. Bei so technikgeschichtlichen Betrachtungen wird ja viel zu oft der gesellschaftlich-soziale Hintergrund verdeckt. So sieht's aus. Ich prognostiziere immer, bald gibt's keine Computer mehr, bald gibt's keine Computer mehr, aber gibt immer noch welche. Wieso sollte es bald keine Computer mehr geben? Na, überleg mal. Ich weiß, weil die Dinger immer kleiner werden und dann irgendwann ja nichts mehr davon übrig ist. Stimmt's? Genau. Ist doch Quatsch. Die ersten Handys, da haben die Leute ja immer noch Koffer hinter sich hergeschleppt teilweise. Trotzdem gibt's die noch. Wo sind wir denn hier eigentlich jetzt? Hohenzollern-Damm, übernächste müssen wir umsteigen. Und welche ist die nächste Station? Jürgen? Sag ich dir jetzt nicht. Also wieso denn nicht? Weil er das wieder nicht weiß, ist doch klar. Halensee ist die nächste Station. Warte, welche? Halensee. Ach, gibt's da echt einen See? Ja. Ja. Das heißt, man könnte da auch baden gehen? Ja, kann man machen. Kann man eben nicht machen. Wieso nicht? Weil der See zum einen total verdreckt ist und weil wir zum anderen was vorhaben. Was? Na, Bernd zur Arbeit bringen. Aber so eilig hab ich das doch ja nicht damit. Siehste? Ja, aber... Los, wollen wir uns vor der Tanke noch ein Sixpack oder packen wir uns mit der Pilsette an den See? Naja, dem Wetter entspricht es ja. Super. Und da bei der Arbeit könnte ich mich doch erstmal krank schreiben lassen. Was? Bevor du überhaupt angefangen hast? Ja, warum nicht? Das ist mein verfassungsmäßig verbrieftes Recht, krank zu sein. Du nimmst gewissermaßen dein verfassungsmäßig garantiertes Grundrecht auf krank sein wahr. So sieht's aus. Ja, man kommt sich ja wie ein Verfassungsfeind vor, wenn man nicht einmal im Jahr krank ist. Genauestens. Wie wenn man am Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung arbeiten würde. Und das kann ja keiner wollen. Also ist man am besten sogar 2- oder 3-mal krank. Ruhig auch 2-mal, 3-mal. Recht hast du. Lass uns aber wenigstens noch ein bisschen weiterfahren und an einen vernünftigen See gehen. Ja. Es gibt hier noch mehr Seen. Krummelanke, Schlachtensee, Wannsee zum Beispiel. Mhm. Alles Süßwasserseen, um diese Wortspielchance nicht ungenutzt zu lassen. Das ist ja fast wie ein Penkun hier. Liegen auch alle auf dem Weg. Ich meine, gut, dann sitzt man die ganze Zeit im Zug. Ja, mein Gott, so weit ist auch nicht bis Nikolassee. Wie weit denn? Viertelstunde, 20 Minuten, sowas. Von wo fährt man denn da wie? Naja, wir steigen jetzt Westkreuz um und dann fahren wir bis Nikolassee und dann gehen wir da am besten an Pennerstrand. Pennerstrand klingt ja nicht sehr einladend. Heißt nur so, man kann da auch baden. Achso. Ach, ich freue mich. Ich werde mir da erstmal eine Sonne legen und mir einen Sommervorsatzfolie leisten. Ach, was denn für ein Sommervorsatz? Ja, mich mal ein bisschen zu bilden und Asimov lesen. Ja, schön. Ist kein besonderer Sommervorsatz. Wieso, was liest du denn? Ja, eben. Jetzt über diesen Sommer lese ich mal ein Buch über griechische Sommervorsätze. Aha, stelle ich mir ja auch ganz spannend vor. Ich nehme ja sowas immer gar nicht vor. So einen Sommerlektüre-Vorsatz hast du jetzt nicht. Ich lese immer so Spontanlektüre. Welche denn? Zum Beispiel Douglas R. Hofstetter oder Stanislav Lem. Na, oder Lem finde ich ja auch korrekt. Ist ja auch nicht weit weg von Asimov. So sieht's aus. Was würdest du mir von Asimov empfehlen?